An eine oder alle aus Die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. An eine oder alle. Erhebend ist es zu gehen, aber gegangen zu werden? Man sollte den Füßen nicht stehen, als Weg mit gestreckten Gebärden. Man sollte, o Frau, es hassen, mehr als zu lieben, sich lieben zu lassen. Ende von An eine oder alle.